die besondere und in einem tiefen Sinn unauflösliche Bindung zwischen Mann und Frau entsteht durch den Vollzug der Liebe. Nur er macht den Mann und die Frau zum Paar. Und nur er macht das Paar auch zu Eltern. Geistige Liebe allein und die öffentliche Anerkennung ihrer Beziehung genügen dazu nicht. Wenn daher dieser Vollzug beeinträchtigt wird, zum Beispiel, weil der Mann oder die Frau sich schon vor der Beziehung sterilisieren ließen, entsteht auch keine Bindung, selbst wenn die Partner es wollen. Daher bleiben solche Beziehungen unverbindlich und die Partner trifft, wenn sie sich trennen, weder Verpflichtung noch Schuld. Wenn der Vollzug der Liebe nachträglich beeinträchtigt wird, zum Beispiel durch eine Abtreibung, dann entsteht ein Bruch in der Beziehung, obwohl die Bindung bleibt. Wenn der Mann und die Frau dennoch zusammenbleiben wollen, dann müssen sie sich ein zweites Mal füreinander entscheiden und miteinander leben, als sei es ihre zweite Beziehung. Denn die erste ist in der Regel vorbei. Im Vollzug der Liebe zeigt sich die Überlegenheit des Fleisches über den Geist. Und es zeigt seine Wahrhaftigkeit und Größe. Zwar sind wir manchmal versucht, das Fleisch gegenüber dem Geist abzuwerten, so als sei, was aus Trieb und Bedürfnis und Sehnsucht und Liebe geschieht, geringer als was uns Vernunft und sittlicher Wille gebieten. Doch das Triebhafte erweist seine Weisheit und Kraft gerade dort, wo das Vernünftige und Sittliche an seine Grenzen stößt und versagt. Denn durch den Trieb wirkt ein höherer Geist und ein tieferer Sinn, vor dem unsere Vernunft und unser sittliches Wollen, wenn es schwer wird, zurückschreckt und flieht. Wenn zum Beispiel ein Kind ins Wasser fällt und ein Mann springt hinterher, um es zu retten, dann macht er das nicht etwa aus vernünftiger Überlegung und sittlichem Wollen. Nein, nein, er macht es triebhaft. Aber ist es deswegen weniger richtig und mutig und gut? Oder wenn ein Vogel sein Weibchen ansingt und sie sich paaren, ein Nest bauen, brüten, Junge bekommen und sie füttern, wärmen, verteidigen und führen, ist es etwa weniger wunderbar, weil es triebhaft geschieht?